Hallo und willkommen bei Nachos und Popcorn, dem Podcast über Kino, Film und Serien. Dies ist unsere Premiere, dies ist die Episode 0. In dieser Episode wollen wir uns ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, wer wir sind und was wir hier vorhaben. Und ja, ich fange einfach mal mit mir an. Ich bin Tim, ich komme aus Hamburg, ich bin aktuell 42 Jahre alt. Der eine oder andere kennt mich vielleicht über Twitter, wo ich als @nurdertim unterwegs bin. Und diesen Podcast teile ich mir aktuell heute mit Jürgen und Laura. Jürgen, Laura, sag doch mal Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Laura. Hallo Hallo Laura. Hallo Tim. Hallo Jürgen. Ja. Fangen wir auch mal mit Laura an. Laura, erzähl doch mal was über dich. Ja, Laura, ich bin noch 30. Vielleicht werde ich immer 30 bleiben. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Ich habe in 2 Wochen Geburtstag und werde 31. Mal gucken, welche Zahl mir besser gefällt. Ich mache irgendwas mit Medien und bin bei 2 Agenturen Quark. Und ich beschäftige mich viel zu viel mit Filmen und Serien, weswegen ich glaube, dass ich bei Nachos und Popcorn gar nicht so schlecht aufgehoben bin. Und Fußball. Okay, sorry. Fußball mag ich auch. Wie hast du das vergessen können? Es tut mir leid. Das heißt ja nicht Nachos, Popcorn, Rasen oder so. Ja, das ist dann der Spin-off sozusagen. Kommt als nächstes. Ja. Stadion, Wurst und Bier. Genau. Ja, Jürgen, und wer bist du so? Ja, ich bin Jürgen. Ich wohne ebenfalls in Berlin, komme aber aus Hamburg. Also bin in deiner Stadt auch verbunden. Die meisten werden mich auch kennen über Twitter, die meisten, die uns zuhören zumindest. Da bin ich der Spreehanseat. Ja, ich bin auch ein ja, leidenschaftlicher Filmgucker schon immer gewesen. Schuld ist mein Bruder, der sich ganz früh schon eine ein Abspielgerät zugelegt hat und ich dann immer alle Filme mit ihm gucken konnte, also fast alle. Und so bin ich irgendwie in dieses Thema reingerutscht und seitdem bin ich immer filminteressiert gewesen und auch genau deshalb hier Teil dieser Runde. Ja, Kino, Filme ist bei mir natürlich auch ein Thema. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal im Kino war, aber zumindest als Kind. Ich erinnere mich, dass ich Cup und Kappa damals im Kino gesehen habe. Ich erinnere mich, dass ich E.T. im Kino gesehen habe. Natürlich bei beiden ganz fürchterlich geweint habe. Grundsätzlich ist es so, ich bin relativ nah am Wasser gebaut. Als Wenn, Hamburger logisch, ja, oder? das sowieso, aber auch was Emotionen angeht. Man kann davon ausgehen, dass wenn es emotional wird im Kino, dass ich dann bei mir auch das eine oder andere Tränchen fließt. Da habe ich keine Angst, das zuzugeben, nämlich Manns genug, das zuzugeben. Ich steh zu meinen Gefühlen. Ja, aufgrund meines Alters habe ich halt in den 80er Jahren sehr, sehr viele Filme mitnehmen können, was zu dem Kuriosum geführt hat, dass meine Ex-Freundin, die 8 Jahre jünger war als ich, immer wenn wir Filme gesehen haben und ich erzählt habe, ja, den habe ich damals im Kino gesehen, hat sie mich einen alten Sack genannt. So ist es halt. Die 80er Jahre sind auch eine Zeit, wo es doch sehr viele gute Filme gegeben hat. Nicht, dass es mittlerweile schlechter geworden ist, aber es war halt irgendwie schon gefühlt ein bisschen anderes Kino als heute. Mittlerweile sehe ich sehr viele Serien, gehe sehr viel gezielter ins Kino, nicht mehr so häufig, wie ich das vielleicht früher noch getan habe. Aber im Kino und Film wird immer mein steter Begleiter sein. Und ja, unser Ziel ist einfach, dass wir euch, liebe Zuhörer, zukünftig an unseren Kino- und Film- und Serienerlebnissen teilhaben lassen wollen. Um uns euch noch ein bisschen näher zu bringen, als das, was wir gerade eben erzählt haben, wollen wir uns gegenseitig ein paar Fragen stellen, die wir uns überlegt haben, die die anderen nicht kennen. Das ist die Besonderheit. Es wird jetzt ein paar schöne spontane Reaktionen geben. Und dann wollen wir mal gucken, ob sich da ein bisschen ein Profil herausstellt, wer wir sind. Wahrscheinlich ist das Profil eh noch. Speed-Dating. Bitte? Es wird Speed-Dating. Sozusagen, ja. Nur, dass man hier nicht nach links oder rechts wischen kann. Also schon, aber es sieht halt keiner und ist irgendwie witzlos. Und es hat auch keine Auswirkungen. Es sitzt. Ich wische schon die ganze Zeit. Es Ja, passiert nichts. verdammt. Und ich rede einfach trotzdem weiter. Sehr gut. Ja, es wird auch so sein, dass mal der Jürgen und auch mal die Laura so ein bisschen die vorherrschende Sprecherrolle übernehmen wird. Wir wollen das ein bisschen abwechseln, damit nicht irgendwie jeder von uns mal, damit jeder von uns mal ein bisschen im Vordergrund stehen kann. Es wird auch mal den einen oder anderen Gast geben zu irgendeinem Thema und all das werdet ihr zukünftig bei Nachos und Popcorn erleben. Und ja, ich fange einfach mal eine Frage an die beiden an, die ich mir überlegt habe. Und zwar, Wenn ihr ins Kino geht, wo sitzt ihr eigentlich am liebsten? Sitzt ihr eher vorne, in der Mitte oder ganz hinten? Also das hängt ein bisschen vom, wie soll ich sagen, vom Blockbuster-Status des Kinos beziehungsweise des Filmes ab. Aber wenn ich mir jetzt so einen Blockbuster angucke, dann sitze ich tatsächlich am liebsten Mitte-Mitte. Wäre auch ein guter Podcast-Name gewesen, Mitte-Mitte. Ja. Ich bin die, die hinten in der Loge sitzt auf den Ledersesseln mit Platzservice. In Superlast. Oder im Cannes-Kino bei freier Platzwahl, da wo frei ist, weil Laura zu lange gebraucht hat, sich ein Weinchen zu holen. Das sind die verschiedenen Ich habe Szenarien. aber auch schon Blockbuster in der zweiten Reihe gesehen. Anno dazu mal Independence Day im Cinemax am Dammtor. Ich weiß nicht genau, etwas über 1000 Plätze war das Ding, meine Der ich. große Saal hat, glaube ich, 1000 oder 1001 Plätze oder so, ja. Genau. Und wir haben irgendwie keine Karten mehr bekommen und haben dann, glaube ich, in der zweiten Reihe gesessen, vor dieser unfassbar riesengroßen Leinwand. Und genau, und Laura macht es gerade vor und wir haben danach quasi gut in die Sterne gucken können, weil man wirklich 2 Stunden mit angewinkeltem Kopf sozusagen nach hinten da hochgucken musste. Das war schon ein interessantes Erlebnis, insbesondere bei der Szene, wo sie unter diesem Raumschiff sind und quasi alles irgendwie blinkt und explodiert und so. Es war episch. Ich habe Herr der Ringe, alle 3 Filme im Riesenkino, Reihe 7 gemacht. Auch gut. Das war Ja. episch. Also ich kann mehr. War wahrscheinlich anfangs sehr grün. Ja, durchaus. Ja, mein Kino der Wahl ist in Hamburg das Savoy. Das ist aktuell das Kino in Hamburg, wo man Filme im englischen Original sehen kann. Ich bin so ein Mensch, der Filme, wenn sie in englischer Sprache gedreht sind, auch bevorzugt in englischer Sprache guckt. Und das ist ein sehr, sehr tolles Kino. Es hat sehr viel Beinfreiheit, was mir sehr wichtig ist. Ich bin ungefähr 1,90 groß und habe entsprechend lange Gerätchen und viele Kinos haben manchmal eher so ein bisschen so Holzklasse Flugzeug von der Architektur her. Das ist dann eher unschön, wenn er so 2 Stunden oder länger so sitzen muss. Und im Savoy ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich gerne am Gang sitze. Und zwar gibt es halt links und rechts, das sind meistens, glaube ich, 4 bis 5 Plätze, dann kommt ein Gang, da kommt die große breite Sitzreihe und dann kommt noch mal ein bisschen Gang und dann noch mal so 4 bis 6 Plätze. Und mit der links oder rechts, bevorzugt am rechten Rand, am Gang sitzend, dann aber auch am liebsten eher ein bisschen mittig auf die Leinwand guckend. Das Schöne am Savoy ist, dass man von dort aus wirklich einen guten Blick auf die Leinwand hat. Also diese leichte Krümmung dieser Leinwand, die beeinflusst die sich nicht so sehr und auch die 3D-Filme, die ich da bisher gesehen habe, von den üblichen 3D-Problemen abgesehen, hatten eigentlich eine gute Qualität und man konnte da ganz gut gucken. Cool. Und auch was da auch schön ist, die Sitze, man kann sich schön nach hinten lehnen und stört dabei nicht den Hintermann und man selber wird auch nicht gestört, wenn der Vordermann sich nach hinten lehnt. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Kino. Also wenn man nach Hamburg kommt und ins Kino gehen will, das Savoy, für das mache ich sehr gerne Werbung. Gehört aber auch einer großen Kette, also mich auch dem Cinemax. Laura, stell du mal eine Wir machen mal eine Dienstreise dann nach Hamburg. Richtig, Genau. Dienstreise Hamburg und Savoy. Sehr schön. Jürgen, nächste Frage. Ja, ich fange tatsächlich mit dem absoluten Klassiker an. Yeah. Was ist der Schläferz von euch? Der was? Der schlechteste Film aller Zeiten, den ihr Ah, je gesehen habt. das Das ist ja muss eine jetzt nicht geile zwingend im Kino gewesen Abkürzung. sein, aber kennst du das nicht? Schläferz? Schläferz? Das ist doch der Klassiker Ich bei dachte, das ist ein Geschlecht der FAZ. Hier, Tim, berichtige mich, wo ist das? Bei Tele 5 oder so? Läuft doch mit, wie heißt der noch? Ich glaube, was du meinst, ist so eine Filmreihe oder Sendereihe auf Tele5 tatsächlich mit Oliver Kalkofe, meine ich. Genau, Kalkofe, der Name Was fehlt. ich nur weiß, weil ich mir selber meine Twitter-Timeline ab und zu mal sehe, ich selber gucke schon seit Jahren kein Fernsehen mehr. Ja, also ich gucke es auch nie, deswegen kann ich es nicht sagen, aber der hat eben diese, wie soll ich sagen, diese Kategorie so geprägt, dieses schlechteste Filme aller Zeiten, die man dann jetzt bei Tele 5 bewundern kann. Aber welcher ist euer schlechtester Film? Also wo ihr im Kino wart oder vielleicht auch auf Video oder so, wo ihr sagt, das war wirklich absolut unterirdisch. Eon Flux Okay. war doch der, ne, mit Charlize Theron. Ja, genau. Habe ich nicht gesehen, aber der Ja, soll ziemlich schlecht völlig sein, ja. richtig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal wirklich aus Langeweile den Kinosaal verlassen habe, dass ich vorm Kinoschrank eine geraucht habe, weil ich dachte, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Der Mann meiner besten Freundin war mit dem einen da, noch anderen Freunden. Der kam hinterher, hat auch eine mitgeraucht. Wir haben die Zigarette damit verbracht, zu sagen, das ist wahrscheinlich der schlechteste Film aller Zeiten. Deswegen passt das jetzt. Ja. Des Weiteren aber ein großer Kandidat, der Anschlag mit Ben Affleck. Einfach, okay, weil er während dieser Detonation der Atombombe einfach durchrennt. Auch danach direkt im getroffenen Gebiet durchrennt, keinerlei körperlichen Schäden davon trägt. Das ist so vom Sinn her der zweitschlechteste Film. Ohne Schutzanzug aus Kühlschrankteilen. Ja, überhaupt gar nichts. Also der rennt da einfach durch und rettet Menschen, die auch nicht zerfließen, sondern auch noch lebendig sind. Eben da gerade die Atombombe hochgegangen ist. Also der super, Anschlag, ja. Close auf Platz 2. Tim? Also ich bin aktuell geneigt zu sagen, ein Film aus jüngerer Vergangenheit, über den ich ganz, ganz furchtbar aufgeregt habe, auch immer noch sehr, sehr furchtbar darüber aufrege, weil ich ihn wirklich auf vielen Ebenen ganz furchtbar schlecht fand, ist Batman vs. Superman. Übrigens ist das auch der Grund gewesen, warum ich mir diese Frage ausgedacht habe. Ja, ich hab's gedacht. Der große Batman vs. Superman. Ja, der Film hat, also ich will es nicht, gleich machen wir mal eine Folge über diesen Film, aber es ist einfach ein, also von Filmen, die als Blockbuster angedacht sind, ist das, glaube ich, einer der Filme, wo ich mich am meisten selbst im Kino schon drüber aufgeregt habe und die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, das ist nicht euer Ernst, oder? Und wo man sagen muss, es gibt tatsächlich ein paar kleine gute Elemente in diesem Film, aber das Aufregpotenzial darüber, wie man einen Blockbuster mit so viel Potenzial so dermaßen in den Sand setzen kann. Ist es eher so, dass du wirklich sagst, der Film war wirklich richtig schlecht, oder ist er einfach nur so, dass der hat so viel Potenzial und sie haben es einfach nicht ausgeschöpft? Nee, ich finde es tatsächlich auch, dass er schlecht ist. Okay. Ich kann aber auch noch einen anderen Film nennen, oder zwei Beispiele für schlechte Filme nennen. Ich war viermal im Leben bei einer Sneak Preview. Und die ersten drei Male waren sehr, sehr enttäuschende Erlebnisse. Das erste Mal, dass ich in der Sneak Preview war, ist auch schon eine ganze Weile her, das müsste so Ende der 90er gewesen sein, vielleicht war es auch schon 2000, war auch eine Sneak Preview in Hamburg im englischen Kino, damals noch, wie hieß das, City, ist auch egal, es gab das Remake von Nightwatch, falls ihr den dänischen Film Nightwatch kennt, der Regisseur hat selber ein Remake von seinem eigenen Film gemacht, mit Hugh McGregor und Nick Nolte. Dadurch, dass ich das Original schon kannte, war das Remake relativ witzlos. War aber nur eine enttäuschende Erfahrung. Aber sowohl der zweite als auch den dritten Film gesehen habe, die waren beide echt schlecht. Das eine war irgendein Anwaltsfilm, auch mit, ich glaube, mit Alec Baldwin. Irgendeiner dieser ganzen Baldwins, gibt es ja 5000 von, alle sehen sie gleich aus. Also gefühlt zumindest. Spielte in den 60er Jahren irgendeine Rassismusgeschichte. War furchtbar langweilig, war furchtbar schlecht, war sehr klischeehaft. Man sah ständig oben das Mikrofon in den Bildschirm reintragen. Kommt ja nicht. Nee, aber solche Filmfehler irgendwie, es gibt Filmfehler, die sind charmant, aber das ist dann wirklich, was ein Film, der sich selber so, bei so einem ernsten Thema eigentlich, darf das nicht passieren. Und die dritte Sneak Preview, die ich gesehen habe, war eine Romantic Comedy mit Bette Midler und James Caan. Und sie war weder Romantik noch Comedy und nicht sexy, oder? Nee, überhaupt nicht. Also, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie, die Zielpublikum ist irgendwie so die Ü50-Fraktion oder Ü40-Fraktion, weil ich ja auch schon Ü40 bin, mich davon nicht angesprochen fühlen würde. Aber nee, das war auch sehr enttäuschend. Aber aktuell würde ich sagen, ist für mich tatsächlich einer der schlechtesten Filme, die ich gesehen habe, von dem Kino gesehen habe. Wirklich Batman vs. Superman. Also, weil das einfach, nee, also ich lasse mal die Kritik, die ich an diesem Film habe, aus und vor für eine eigene Folge. Ich glaube, das ist irgendwie unterhaltsamer, als jetzt sich minutenlang darüber auszulassen. Ja, meine schlechteste Erfahrung ist tatsächlich auch ein Film, den ich auf Video mal gesehen habe. Ich war eine Zeit lang sehr stark Videofilm interessiert. Das war so ein Historien-Epos. Ich kann leider nicht genau sagen, wie der Film hieß. Das war so eine Videoproduktion. Achso. Und also der lief meines Wissens zumindest nie im Kino. Leider kann ich den Namen nicht mehr. Ich habe diesen Film wirklich nach 20 Minuten ausgemacht, weil der war in allem belangt, der sah schlecht aus. Also der war schlecht gefilmt, das war schlecht geschauspielert, die Synchronstimmen passen nicht. Tim ist ja so ein Englischgucker. Ich glaube, es war ein amerikanischer Film, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe ihn halt auf Deutsch geguckt sozusagen. Und das war wirklich das Schlimmste, was ich hier, also an was ich mich erinnern kann filmisch, dass ich einen Film wirklich nach 20 Minuten ausgemacht habe. Das ist wirklich noch nicht oft passiert. Leider kann ich nicht sagen, wie er heißt, oder vielleicht auch zum Glück, weil so bleibt euch erspart, diesen Film vielleicht anzugucken. Und ich glaube, die Master-Antwort wäre aber alles mit Jennifer Aniston, oder? Na, eher alles, na, fast alles mit, wie heißt der Vogel, Adam Sandler, wobei selbst bei dem gibt es ein, zwei Filme, wo ich sagen würde, die sind okay. Ich bin da jetzt auch tatsächlich nicht so absolutistisch. Also ich, ich schon bei manchen Leuten mit Jennifer Aniston angucken. Sie ist keine große. Von mir aus auch das. Dann Ben Stiller. Also aber das hat eben auch vielleicht weniger mit ihrem schauspielerischen Talent zu tun, als mehr mit der Rollenart, mit der sie besetzt ist und wie soll ich sagen, mit dem, womit sie überzeugen kann, sagen wir es mal so. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, danke, ich übe daran im Moment. Dinge diplomatisch auszudrücken. Soll ich mit einer einfachen Frage einsteigen oder soll ich gleich den Happen nein, geben? Die einfachen Frage. Die einfache steigern. Frage, dann schließe ich damit nämlich direkt an. Jennifer Aniston ist für mich ein Ausschlusskriterium, einen Film zu gucken. Okay. So, da ist es raus, es ist in der Welt. Gibt es Schauspieler, bei denen ihr sagt, es muss viel passieren, bevor ich mir nochmal nach schlechten Erfahrungen einen Film mit XY anschaue? Ich habe 5 oder so. Ich habe diese Filme nicht. Ich habe da einige. Ja, siehste. Ich fange mal an mit einem männlichen und einer weiblichen Darstellerin. Also, es wird vielleicht ganz viele Leute verwundern, aber ich kann Angelina Jolie nicht ausstehen. Ich finde, die Frau kann nicht schauspielen, ich finde sie nicht attraktiv. Mir geht diese ganze Person richtig schön auf die Senkel, auf den Senkel. Gerade auf die Kurve bekommen. Es gibt so zwei Filme, in die ich sie einigermaßen ertrage. Und das sind beides Filme aus ihrem Frühwirken. Das eine ist Girl Interrupted. Ja. Mit Winona Ryder unter anderem, für den Angelina Jolie, glaube ich, damals auch einen Academy Award gewonnen hat. Genau. Ist ein Film, den ich gut fand, wo sie mich auch nicht gestört hat. Und das zweite ist, ich muss überlegen, wie hieß er? Hacker? Heißt er so? Ich glaube, ja. Auch irgendwie so ein 90er-Jahre-Film um so eine Hacker-Crew mit Matthew Lillard, wie er ausgesprochen wird, unter anderem, und John Lee Miller, glaube ich. Wenn man das heute guckt, ist das total lächerlich. War aber damals ganz, ganz gute Unterhaltung eigentlich. Männliche Darsteller, ich kann nichts mit Nicolas Cage anfangen. Auch nicht aus ironischen Gründen. Nicolas Cage ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also da, wo Ben Affleck vielleicht irgendwie so 2 Gesichtsausdrücke hat, hat Nicolas Cage für mich so 1,5. Und da gibt es tatsächlich auch nur so 1,5 Filme, würde ich mal sagen, mit ihm, die mir gefallen haben. Das eine ist Leaving Las Vegas, auch ein sehr beeindruckender, sehr beklemmender Film. Und der andere halbe Film ist Kick-Ass, wobei ich Kick-Ass im Großen und Ganzen auch extrem überbewertet finde. Gut. Ja. Ich habe leider keinen so wirklich prominenten Fall. Es ist eher bei mir so, dass ich das ein bisschen situationsabhängig habe. Und zwar gibt es so Schauspieler, die haben das Talent, ihre, ich möchte mal sagen, Popularität in, wie soll ich sagen, Wohlgefallen aufzulösen. Dazu gehört eben zum Beispiel auch Nicolas Cage. Andere Schauspieler dieser Kategorie sind für mich Wesley Snipes, Samuel L. Jackson. Einer von meinen. So, ja. Wo du sagst, eigentlich mal vielleicht nicht unbedingt gute Schauspieler, aber eben Schauspieler, die wirklich in tollen Filmen mitgespielt haben und einen bestimmten, ich möchte nicht Kultstatus sagen, aber die einen bestimmten Status hatten und die es irgendwie geschafft haben, ihre Karriere gegen die Wand zu fahren und die dann Filme produzieren, bei denen man entweder den Kopf schüttelt, wenn man sie mal gesehen hat, oder, und das schützt mich vielleicht davor, so diese Extremausreißer zu haben, dass ich vorher schon vom Gefühl her sage, dieser Film hat eine bestimmte Aura. Also ich brauche nur das, früher war das ja noch, man hatte ja das Cover in der Videothek in der Hand oder man sah irgendein Plakat, wo man sagte, nee, den gucke ich mir nicht an. Und das ist eben so, dass zum Beispiel bei Nicolas Cage und bei Wesley Snipes und bei Samuel L. Jackson, um nur diese 3 zu nennen, solche Filme gibt, die eben seit, ich sage jetzt mal 10 Jahren, dieses Prädikat von mir haben, wo ich sage, nee, gucke ich mir nicht mehr an. Also einfach, weil ich sage, da spielt er mit und der hat eben in den letzten Jahren keinen vernünftigen Film mehr auf die Beine gestellt. Und ansonsten habe ich aber keinen, von dem ich jetzt für mich sagen würde, schließe ich kategorisch aus. Wow. Finde ich bemerkenswert. Bei mir stehen die ganz oft und ganz schnell auf der Hassliste. Okay. Also Denzel Washington und Morgan Freeman, weil sie immer wieder die Typen sind, die ums Weiße Haus rum sind irgendwie. Entweder sie sind Präsident oder sie sind direkt irgendwie einer der Ersten, die dann abgezahlt werden. Und ich kann dieses ewig Gleiche nicht. Das war in den 90ern lustig. Das ist mit Bruce Willis bis heute lustig. Aber das ist bei denen irgendwie nicht lustig. Ich weiß nicht warum. Naomi Watts ist, also Freunde, Familie bieten mir keinen Film an mit Naomi Watts, weil die schon wissen. Okay. Ich kann die nicht. Und ich weiß nicht mal warum. Also ich glaube, sie hat mir in dem Film mit Viggo Mortensen, wie hieß der noch gleich? Wisst ihr, was ich meine? Oh. Ach so, mit dem der Russische, meinst du? Ja, genau. Mhm. Da hatte sie mir schon... Promises heißt auf Englisch, glaube ich. Ja, siehste. Da hatte die mir schon überhaupt nicht mehr gefallen. Und sie hat ja jetzt diesen... Also ich fand sie da auch schlecht besetzt. Ich finde, dass sie sehr, sehr eingefahren ist in dem, was sie kann und was sie nicht kann. Sie hat jetzt mit Ben Stiller diesen Why We Were Young oder so heißt der, gedreht. Das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren, aber ich liebe Ben Stiller. Ich gucke alles, was Ben Stiller jemals gemacht hat. Das aber nicht. Das kann ich nicht gucken. Ja, und so habe ich halt eine große Hassliste. Okay. Das Spannende an Naomi Watts ist, ich weiß nicht, wie die Frau aussieht. Ich bin immer überrascht, wenn die irgendwo mitspielt. Ah ja, richtig, das ist Naomi Watts. Das geht mit ihr immer so. Ich finde sie jetzt nicht schlecht oder so. Ich finde sie auch nicht überragend gut. Hat irgendwie so ein nichtssagendes Gesicht. Also so geht es mir zumindest, was sie eigentlich... Also ich muss sagen, ich war mal so ein bisschen so ein Fanboy von ihr. Ja, man, wir können ja hier, wir sind ja unter uns und können dann mal ehrlich sein. Also ich fand sie immer sehr, sehr toll und ich gebe dir aber recht, dass eben das in den letzten Jahren, insofern könnte man sie auch auf diese Liste packen, nachgelassen hat. Möglicherweise ist der Grund dafür immer dieses, ja, ich brauche halt Geld und deswegen mache ich jetzt irgendwie das, was mir gerade angeboten wird. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass ich sie, ich finde, sie hat keine Ausstrahlung an sich. Und ich finde, auch wenn man Schauspieler ist und in verschiedene Rollen steigt, muss man dennoch von sich aus was haben, was irgendwie Grundlage ist, um etwas darzustellen. Mhm. Und das fehlt, glaube ich, mir bei ihr. Eine griechische Freundin von mir sagt immer, die ist wie Wasser, die fließt vorbei und ist weg. Ja. So. Genau. Das passt ja zu dem, was ich gesagt habe eben gerade. Ah, genau. Ja. Genau. Okay, damit sie allzu lang wird, ich würde sagen, jeder noch eine Frage. Ich mache mal einfach mal weiter. Ich war, wie das so üblich war, als ich 12 war, eingeladen zur Geburtstagsfeier eines Freundes ins Kino zu gehen. Und ich habe mir dabei ich fange mit der Geschichte einfach mal an, beantworte die Frage zuerst, bevor ich sie weiterstelle, und habe mir ganz viel mit dem Magen verdorben, was dazu führte, dass ich diesen Mageninhalt dann im Kino verteilt habe, was nicht nur mir, sondern auch meinen Begleitern extrem unangenehm gewesen ist. Was ist denn so das Peinlichste, was euch mal so im Kino passiert ist? Ich muss leider passen, ich bin ein total, wie soll ich sagen, unauffälliger Kinobesucher. Also kann ich bestätigen, er wird nicht ausfällig. Langweilig, ja, total, sorry, aber in der Hinsicht, nein, ich kann leider nichts sagen. Ich habe mich schon massiv über andere Leute aufgeregt, keine Frage, so Fremdscham und so, aber dass mir jetzt selber oder in meiner Anwesenheit irgendwas ist passiert, ist mir zumindest nichts in Erinnerung, was jetzt der Rede wert wäre, sagen wir es mal so. Ja, Fremdscham-Geschichte zählt auch, da könnte ich auch noch einen erzählen, aber ich habe meine hier schon... Ja, das sind natürlich so die Klassiker von Leuten, die im Kino sind und... während des Kinos telefonieren zum Beispiel, sich lautstark unterhalten, also Leute, die vor einem sitzen zum Beispiel, was halt besonders toll ist, weil du ja dann wirklich alles mitbekommst sozusagen. Und wo man dann vielleicht auch mal was sagt irgendwie, man sagt so, ey, geh doch in eine Kneipe oder so, wenn ihr euch unterhalten wollt. Aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, was wirklich ja irgendwie ein singuläres Ding wäre, wo ich sage, ja, das passiert nur mir oder so. Ich glaube, das kennt jeder, oder? Ja, klar. Das gehört dazu. Ich habe nichts wirklich Peinliches. Also nichts, was mir peinlich gewesen wäre. So dieses, weiß ich nicht, peinlich berührtes Rumknutschen oder so. Klar, jeder war mal Teenager, aber... Oh doch, Moment, Notting Hill. Notting Hill. Julia N.G., sie hatte den nicht aussprechbaren chinesischen Nachnamen, der, das kriege ich bis heute nicht hin. Hm, wäre es theoretisch. Deswegen wird in der Deutschen, wurde auch in der Schule komplett immer beide Buchstaben einfach hintereinander ausgesprochen, N.G. Julia und ich sind in Notting Hill gewesen, in der Mittagsvorstellung. Wie alt waren wir? 14 oder so? Ich weiß gar nicht mehr genau, wann der lief. Wir waren sehr jung. Und wir waren tatsächlich gefühlt die Einzigen in diesem ganzen Kino und haben auch den ganzen tollen Soundtrack immer mitgesungen und so. Weil wir unter uns, das war eine Privatvorstellung. Irgendwann steht ein Typ in der zweiten Reihe auf, den wir nicht gesehen haben und hat gesagt, könnt ihr jetzt mal bitte leise sein. Das war so ein peinlich berührter Teenie-Moment. Aber Hut ab vor ihm, dass er das echt den halben Film mitgemacht hat. Ja. Weil wir zu Hause saßen wie auf der Couch. Ja. Aber wir waren die Armleuchter. Ja, genau. Da. Okay. Genau. So. Das ist nämlich daran, wie ich mal, es war ja sehr üblich in den frühen 80er Jahren, dass Filme einfach unendlich lang im Kino gelaufen sind, teilweise über ein Jahr lang. Ja, und das geht gar nicht mehr, ne? Nee, einfach weil mittlerweile nach spätestens nicht mal ein Filiat war, bis Filme auf Blu-ray oder DVD rauskommen. Ja. Ich habe damals Otto der Film im Kino gesehen und der lief aber auch schon irgendwie in der 30. Woche oder irgendwie sowas. Und irgendwie außer mir war nur noch eine Familie, also Mama, Papa mit irgendwie zwei Kindern im Kino. Das war auch irgendwie so ein Highlight-Erlebnis. Ja. Jürgen. Ja, ich habe ja auch noch eine Frage. Eigentlich habe ich sogar zwei. Jetzt bin ich am Überlegen, welche ich euch stelle. Komm, frag beide, das spielt keine Rolle. Okay. Dann nehme ich mal jetzt als erstes diese hier. Und zwar, Tim hat es so ein bisschen schon beantwortet vorhin in seiner Ausführung. Aber ich frage trotzdem nochmal, welcher war der erste Kinofilm, den ihr alleine, also ohne Eltern, nur ihr oder mit Freunden, wie auch immer, im Kino gesehen habt? Wisst ihr das noch? Absolute Beginn. Okay. Nee, stimmt nicht. Ich habe mir mit 14, einen Presseausweis geholt in Düsseldorf. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe für eine Schülerzeitung geschrieben und habe da immer die Filmkritiken gemacht. Und dann sind die älteren Mitschüler und mein großer Bruder und so mit mir da hingegangen und haben in der UI-Kinowelt, Hafen, Düsseldorf Hafen, gesagt, hier, die schreibt immer über euch, also gebt der mal freien Eintritt. Und die haben gesagt, ja, okay, absolut unverständlich bis heute. Aber sogar mit Begleitpersonen, das war das Geile. Ich konnte am Wochenende konnte ich dreimal ins Kino gehen, wenn ich wollte. Das war der Hammer. Und das muss die Zeit gewesen sein, wo ich wirklich ernsthaft... Oh, Hollow Man. Das ist halt so dieses... Ja, was war alles Ende 90er? Ich weiß nicht mehr, was der erste war, aber ich weiß, dass ich absolute Beginner eben wegen diesem Ausweis 5-mal im Kino gesehen habe, weil ich ganz schlimm verliebt war in Frank Gehring. Das war mit 14. Okay. Ich könnte jetzt ein bisschen kokettieren und sagen, ich bin zu alt, um mich daran zu erinnern, weil es der erste Kinofilm war, den ich alleine im Kino... Das kannst du nicht machen, weil ich habe nämlich das gleiche Problem. Ich bin da auch nicht mehr so richtig sicher, ehrlich gesagt. Also ich weiß halt, dass ich halt früher... Ich habe halt früher Kinoerinnerungen, aber das war irgendwie immer mit meinen Großeltern oder mit meinen Eltern. Also halt irgendwie Kappa und Kappa gesehen oder E.T. gesehen. Ganz furchtbar geweint bei beiden. Also ich will nicht ausschließen, dass es tatsächlich auch Otto der Film gewesen ist, aber es wird irgendwie in diesem Zeitalter 84, 85, ich habe eben noch kurz ganz schnell IMDb gefragt, Otto der Film ist von 1985 und es kann halt sein, irgendwie in dem Dreh werde ich meinen ersten Kinofilm auch alleine gesehen haben. Ja, natürlich. 85. Ich bin, Entschuldigung, ja. Tim ist gerade verwirrt, ich bin 1985 geboren. Ja, da war ich halt schon 11 Jahre alt. Wow. Alter Sack. Ja. Das stimmt. Die Antwort ist richtig, Jürgen. Ja, ich darf das sagen, weil bei mir fehlt da nicht so viel. Was mal so. Ich habe eine happige Frage, worüber wir uns lange unterhalten werden. Habt ihr kürzer zu beantwortende vorher? Ich glaube ja. Dann lass mal Tim noch vorher. Okay, ganz kurze Frage. Wie heißen Nachos und Popcorn? Zwei sehr beliebte Knabberreihen, die man im Kino zu sich nehmen kann. Was esst ihr eigentlich so am liebsten im Kino? Tatsächlich Nachos und oder Popcorn oder doch was anderes? Popcorn, süß, salzig? Wie sind da eure Präferenzen? Fange ich mal an. Eine Zeit lang habe ich tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne, als es neu war, so, wann, keine Ahnung, irgendwann, wann war das? Ende der 90er, als die Cinemax-Kinos, beziehungsweise das Cinemax-Kino in Hamburg aufgemacht hat, am Wandtor, war das sozusagen Pflichtding, Nachos dazu mit Käse-Dip irgendwie. Ich muss aber sagen, also ganz, also wenn ich jetzt so sage, meist genossene Speise ist halt Popcorn süß. Wein. Okay. Wein, Bier, wenn Alkohol, dann salziges Popcorn. Ja. Braucht ja eine Grundlage. Ne? Klar. Ja, ich, also trinken tue ich meistens Wasser oder halt ein koffeinhaltiges Zuckergetränk. Komm, Cola können wir sagen. Na gut, Cola, eine Cola, die aus Hamburg kommt und einen männlichen Vornamen, einen Markennamen hat. Schönen Gruß an den Ed Fritzelisches an dieser Stelle, falls er zuhören sollte. Ich kriege kein Geld dafür. Ja. Also es ist völlig Latte. Wir können sagen Aldi, wir können sagen... Ja. Nein, das ist so, ich vermeide das auch auf Twitter, eigentlich Markennamen zu nennen. Ist so eine Marotte von mir. Aber ich tatsächlich, ich bin so ein Eis im Kinoesser. Ich esse gerne Eis. Ja. Ich hasse Eisesser im Kino. Ihr wisst warum, oder? Nein. Ich finde das schön, also, dass du Emotionen dem gegenüber hast. Tim wird es noch kennen. Es gab ja dann diese Zeit, wo dann so irgendwie die Vorspanngeschichte läuft und dann kommt nochmal so, ja, und jetzt, liebe Freunde, gibt's noch Eis. Das kenne auch ich noch. Ja, genau. Ja. Das ist ja nicht vor 50 Jahren. So, und, aber heute gibt's das nicht mehr. Also ich habe das schon lange nicht mehr. Wenn man sein Eis halt vorne beim Popcorn kauft. Genau. So. Warst du mal Eisverkäufer und wurdest rausgeekelt, oder? Bitte? Warst du mal so ein Eisverkäufer? Nein, also mein Horrorerlebnis ist auch tatsächlich wie das Cinemax damals, Kino 1, 1000 Plätze, fast ausverkauft. Der wurde tatsächlich aus dem Kino nachher rausgeschickt von der Masse der Leute, weil das einfach ewig gedauert hat, bis dieser eine Mensch 1000 Leuten ein Eis verkauft hat. Du, ich habe das Eis im Theater verkauft. Ja. Also wenn man böse war, musste man Eis verkaufen in der Schicht. Das ist, ja, die Menschen sind wie Tiere. Du sagst, hier ist Eiskonfekt und sie lassen ihre Kinder fallen dafür. Ja. Und da war dann so die Situation, dass dann so denkst, okay, jetzt ist er fertig und dann fällt einem dann ein, dass er vielleicht jetzt doch noch ein Eis haben möchte. Und so hat das, einmal hat das, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Ein Eistrauma, das finde ich ja, so schön. Also ein richtiges Eistrauma. Und da war es dann so, dass etwa so 500 Zuschauer in diesem Kino denen gesagt haben, du gehst jetzt. Sehr gut. Deswegen Eisesser im Kino sind bei mir so ein bisschen gebrandmarkt. Es gibt ja diese Eisverkäufer nicht mehr. Also ich kenne es halt auch, ne? Die Person kommt rein, sagt Eis, er möchte Eis und schaltet uns in der ersten Reihe, verpiss dich, wir wollen den Film sehen und dann... Kinos gehst du denn? Hamburg, Digga. Ja, so war das damals. Es waren harte Zeiten in den 80ern. Wir hatten ja nichts anderes. Außer Fäkalsprache. Schön. Soll ich jetzt meine happige Frage stellen? Ich habe noch eine nicht so happige. Ach so, also eine, die bitte. Zumindest, glaube ich, von euch relativ schnell zum Antworten ist. Ich finde die ganz spannend eigentlich. Ich habe mich mit Laura da schon mal drüber ausgetauscht und wir haben unterschiedliche Standpunkte da, deswegen frage ich das jetzt einfach mal, weil ich glaube, dass das für euch Zuhörer auch interessant sein könnte. Ach ja, es gibt und jetzt zwar, welche Aufgabe hat ein Film für dich in erster Linie? Also Unterhaltung, eine Geschichte erzählen, Authentizität. Was ist für dich das Erste, wo du sagst, das muss der Film machen, um mich glücklich zu machen, zu befriedigen, wie auch immer? Sehr gute Frage. Tim, fang du bitte an, weil wir schon drüber geredet hatten. Ich rede immer so viel. Ich muss mal gucken, dass ich das ein bisschen... Kurz... Ist völlig egal. Wer sich hierfür entscheidet, der muss lange zuhören. Oder sagen, das ist ein Podcast. Ja. Kommt ganz drauf an. Also das ist eine Frage, die kann ich nicht so pauschal beantworten, weil man ja auch aus verschiedenen Gründen ins Kino geht. Um halt eine kurze persönliche Geschichte zu erzählen. Mein Vater ist Anfang des Jahres verstorben und so zwei Tage danach... Ich musste jetzt nichts mit mir anzufangen und ich habe gesagt, so, ich gehe jetzt auch mal ins Kino, ich muss mich ablenken. Und da war es mir fast egal, was im Kino läuft. Deswegen bin ich auch in eine Sneak Preview gegangen. Ich habe doch schon Glück gehabt, es lief ein guter Film, der mich überrascht hat, den ich vorher nicht kannte, noch nicht vorher gehört hatte, der mich auch unterhalten hat. Manchmal geht man ins Kino einfach nur, um unterhalten zu werden. Manchmal möchte man gerne, dass der Intellekt ein bisschen irgendwie gestreichelt und liebkost wird. Ich erwarte von einem Film, dass er mich berührt in irgendeiner Form, dass ich ihn mitnehme, wenn ich nach Hause gehe oder wenn ich einen Rechner ausmache, je nachdem, wo ich halt gucke. Also ein Film, über den ich mich nicht unterhalten kann hinterher oder über den ich nicht nachdenken kann, der ist belanglos. Um das mal so kurz zu fassen. Okay, würde ich zustimmen. Um jetzt meine Frage selbst zu beantworten. Ich gebe dir recht, man muss über einen Film reden können, aber ich finde, das kann man auch über einen Film, der keine besondere Tiefe hat, sondern man kann sich auch über Szenen unterhalten oder über bestimmte Effekte oder so, einfach um den Film nochmal Revue passieren zu lassen. Für mich ist tatsächlich immer noch das Unterhaltungsmoment das, was den Film als erstes oder welche Aufgabe er als erstes hat. Es gibt, ich gebe dir recht, Tim, durchaus Fälle, wo es eher so ist, dass es um den Aspekt einer Geschichte geht zum Beispiel, also die einen vielleicht auch berührt beispielsweise, oder wenn es ein Film ist, der möglicherweise an einer wahren Begebenheit beruht, dass eine gewisse Authentizität da ist, die eben auch einhergeht mit zum Beispiel der Besetzung der Rollen beispielsweise und natürlich mit der Genauigkeit, mit der die Geschichte erzählt wird. Aber ich finde, für mich ist vor allem, wenn man einen Film erstmal dann gut, wenn er mich unterhalten hat. Und für mich ist manchmal das Medium mehr als Unterhaltung. Wenn es kommt auf den Inhalt an, der transportiert werden soll, kommt darauf an, mit welchem Ansatz auch der Regisseur reingegangen ist. Ich will jetzt diesen alten Alec Baldwin-Film von dir nicht in Schutz nehmen, aber es ist halt auch eine wahnsinnig, in solchen Szenen suche ich immer nach Sinn und sage immer, das Mikro hängt da oben noch ins Bild rein, das muss irgendjemandem im Prozess aufgefallen sein, dass es da noch hängt. Aber damit wird das Genre, was weiß ich, irgendwie hops genommen oder so, ne? Und so gehe ich halt manchmal über das Unterhaltungsmoment hinaus und sage, ja, ich kann auch mitgenommen werden auf eine Reise, bei der ich nicht einfach nur Popcorn esse. Mag ich unterhaltsame Filme lieber selbstredend. Es gibt die Zeit für unterhaltsame Filme, es gibt die Zeit für Filme, die anstrengend sind und die vielleicht trotzdem auch wichtig sind. Man muss halt auch irgendwie, es gibt halt eine Laune für jede Art von Film. Ja, richtig, So, ja. es gibt manchmal Momente, da denke ich so, ach, ich möchte was Lustiges sehen und gucke mir was Lustiges an. Und wenn ich dann, ich weiß ganz genau, wenn ich dann, keine Ahnung, anfangen würde, Requiem for a Dream zu gucken, täte ich mir damit keinen Gefallen, weil ist ein sehr guter Film, aber auch der ist ein sehr schwerer Film einfach. Und Memento. Oh, fünfmal gucken, bis man rallt. Ja. aber auch das sind Filme, die ich gerne gucke. Filme, die man öfters gucken kann und bei denen trotzdem immer wieder was Neues auch dabei entdeckt. Das macht natürlich auch Spaß, ne? Also es gibt halt für jeden Moment, für jede Laune gibt's einen Film oder eine Serie. Ja, habt ihr noch eine Frage oder soll ich meine Monsterfrage stellen? Monsterfrage. Monsterfrage. Monsterfrage. Aber Jürgen muss anfangen. Hätte ich Okay. eh vorgeschlagen. Huh. Zombie-Apokalypse. Tada! Wir müssen in dem Moment aber auch Tim ein bisschen outen. Tim guckt nicht The Walking Dead. Nein, aber ich habe einen Großteil der Comics gelesen. Richtig, deswegen bist du halb entschuldigt. Aber die Serie ist trotzdem toll. Jedenfalls bist du auch im Thema. Ich hätte aber aufgrund der Serienerfahrung jetzt sowieso, was die Beantwortung angeht, mit Jürgen angefangen. Simpel und einfach, wo gehst du hin? Das ist eine total für mich exakt sofort zu beantwortende Frage. Ich gehe jetzt natürlich zu dir, Laura, Jawohl. weil du die absolute Profi-Zombie-Apokalypsen, Ich mache Victory Science und Rock'n'Roll Science genau. gerade. Das könnt Also ihr wenn nicht es ernst. jemals eine Zombie-Apokalypse geben sollte und ich in Berlin bin, dann würde ich versuchen, mich irgendwie zu Laura durchzuschlagen. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, dass es von der Arbeit aus passiert, also dass ich auf der Arbeit bin, weil das ist nicht so weit weg. Genau. Gut, dann machen wir das, während du bei der Arbeit Genau. bist. Schön. Ich würde aber nicht hier bleiben. Ach so, Ja, okay, aber das wäre ich will schlecht. noch nicht antworten. Ich will Tim die Chance geben, vorher noch. Ich muss dich an dieser Stelle einfach als Geek und Nerd outen. Das ist tatsächlich eine Frage, über die ich auch schon öfters mal nachgedacht habe. Ich wöchentlich, ja. Wobei man manchmal sagen muss, wenn man manchmal durch den Alltag geht, hat man den Eindruck, dass schon lange eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, weil viele da draußen sich tatsächlich wie Zombies durch die Welt bewegen. Und Senioren bei Sims 4 sehen übrigens aus wie Zombies. Ich finde das sehr diskriminierend. ja, alles, was ich sagen könnte, wäre jetzt nicht PC und deswegen möchte ich es nicht Nein, tun. komm, Zombies. Ist eine sehr gute Frage. Und ich habe für mich noch keine endgültige Antwort darauf gefunden. Grundsätzlich würde ich hoffen, ich glaube, ich würde gucken, dass ich auf ein hohes Gebäude gehe. Oder will ich auf ein hohes Gebäude? Ich weiß nicht, da komme ich ja ganz schlecht wieder weg. Ja, du musst. zum Kämpfen, deswegen würde ich es nicht empfehlen. Ja, keine Ahnung. Ich würde mir ein Schiff nehmen und einfach aufs Wasser, aufs Meer Nein, das hinaus. haben die bei Fear the Walking Dead versucht und es ist fürchterlich langweilig geworden, schon in der ersten Staffel. Bitte nicht. Ja, das Problem ist natürlich, dass einem immer das Frischwasser ausgeht. Und wenn er an Nahrung, also die Fische werden auch zu Zombies, da hat man natürlich ein ganz großes Problem. Aber über die Tierwelt haben wir nie wirklich schlussendlich eine Aussage bekommen. Ja, Also deswegen, weiß ich nicht, ich bräuchte, glaube ich, eine bessere Definition von dieser Zombie-Apokalypse. Zombie-Apokalypse wie bei The Walking Dead. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass das Virus eben nicht über Bisse übertragen wird, auch nicht übers Fleisch übertragen wird, sondern wirklich einfach, wir haben es und deswegen werden wir Zombies, wenn wir sterben. Beim Biss gibt es eine Blutvergiftung, deswegen stirbt man und wird Zombie. Das hat nichts ursprünglich mit einem Zombie-Biss zu tun, sondern einfach nur wegen der ganzen Bakterien in deren Mäulern. Tiere werden keine Zombies, sonst wären die Hunde bei The Walking Dead, die Pferde auch Zombies geworden. Das stimmt. Wenn wir The Walking Dead jetzt als Grundlage nehmen und genau, so. Oh, dazu fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich möchte meine Batman vs. Superman-Antwort von vorhin zurücknehmen. Und ich weiß, dass ich ich glaube, du warst das Lauer, auf heftige Proteste stoßen werde und World War Z als schlechtesten Film aller Zeiten irgendwie bezeichnen. Der war gut. Der hat Ich finde ihn auch großartig. mich auch maßlos geärgert, der Film, und Allein gelangweilt. weil du den jetzt als Antwort. Ich habe die DVD hier, die Blu-ray hier. Ich werde die Blu-ray nachher nochmal gucken. Nur weil du das jetzt Ich gesagt habe den, glaube ich, ich habe den tatsächlich schon viermal mittlerweile gesehen, weil ich den so Haben großartig wir den nicht finde. zusammen Wir im haben den Kino zusammen gesehen? im Ja, Kino gesehen stimmt. mit Dennis, ja. Und mit Ansgar. Kann das sein? Nee, Ansgar weiß ich nicht. Da war noch jemand bei, aber ich weiß gerade nicht Ich wer. meine, das war Ansgar. Ist ja Kann sein. Wurst. Ja. Jedenfalls, den fand ich zum Beispiel auch großartig. Aber es ist interessant. Ich fand Da das. können wir bestimmt mal einen Podcast drüber Wir machen. machen mal eine Zombie-Folge. Ja, finde ich auch. Also ich fand da das Buch unheimlich gut, aber und fand den Film einfach dann sehr enttäuschend und schlecht. Aber Ja, also ich habe das gerade so ein bisschen vor mich hingeflüstert. Es ist manchmal ein Segen, also nicht ein Sägen, sondern ein es Segen. ist so ein Sägen. Schönen Gruß an Maurus an dieser Stelle. dass man manchmal die Buchvorlage nicht kennt. Und das ist zum Beispiel bei mir mit World War Z der Fall. Ich habe überlegt, mir danach mich da reinzulesen, aber ich habe es nicht getan, weil ich dann Angst hatte, dass mir dieses Filmerlebnis sozusagen im Nachhinein abhanden kommt. Kann ich nachvollziehen. Habe ich es eigentlich genug abgelenkt, damit ich nicht weiter um diese Fragestellung herum mehr Nee, ändern du musst muss? jetzt ein Du definitives musst das Wort jetzt sagen. sagen. Ich gebe die langweilige Antwort. Ich tue es Jürgen nach und suche Laura auf. Das wird schwierig. Laura ist schon weg in einem Laura Flug. ist schon weg. Ach, Das verdammt. weiß es Nee. nicht. Das ist Nee. blöd, ne? Nein, ich glaube tatsächlich, ich würde irgendwie, ich bin eh so ein Mensch, ich mag das Wasser und ich mag das Meer. Ich würde irgendwie aufs Wasser gehen, glaube ich. Wir fahren alle nach Neuwerk. Zum Beispiel. Na, Hallig wäre natürlich ein gutes Ziel. Ja. Du kriegst nur ein Problem, wenn du mehr als 5 Leute bist, würde Ja. ich sagen. Weil wenn dann einer hops geht und anfängt rumzubeißen, dann ne, muss halt. Ja, Na, ich ist aber insofern problematisch, als dass du ja dann im Wattenmeer bist. Das heißt also, du hast genau. Phasen, wo das erreichbar wäre. Ja, und Aber Zombies können so weit schwimmen, dass sie ja nicht sterben unter Wasser und deswegen immer mal wieder angespült werden. Ich würde nicht auf eine Hallig gehen, ich würde auch nicht aufs Wasser gehen. okay. Ich würde ins Reichstagsgebäude gehen. Wir sind hier in Berlin und es gibt kaum ein Gebäude, das besser gesichert ist als das Reichstagsgebäude. Und weil wir ja alle fürchterlich paranoide Nerds sind und die ersten Fälle von Zombieismus auftreten, würde ich sofort meine 7 Koffer packen, meinen Lichtbildausweis vorlegen und sagen, guten Tag, ich möchte jetzt mal Ihre Kuppel besuchen irgendwie. Und Panzerglas, alles Mögliche. Weil bei mir zu Hause ist eine nette Idee, aber ich habe auch nur 3 andere Wohnparteien hier drin, was auch gut wäre. Eine davon ist noch eine ältere Dame, auch gut. Und ich habe einen Buzzer an der Tür unten, ich habe einen Türöffner. Nicht gut. Gehen 3 Zombies gegen. Der erste kommt gegen den Buzzer und der nächste geht Ja, also rein. Also. meine Aussage, und ich glaube, Tim hat das auch so verstanden, bezog sich eher darauf, ich würde halt versuchen, irgendwie mich zu dir durchzuschlagen, weil du bist die absolute Auskennerin Ich bin die sozusagen. Und Auskennerin mit der deshalb, Machete. genau, und deshalb würde ich eben versuchen, irgendwie, vielleicht funktionieren ja anfangs die Telefone noch, Dann würde ich dich noch anrufen. Ja, noch 5 Minuten. Ja. Also in Serien dauert das immer 5 Minuten, bis keine Telekommunikation mehr gibt. Völlig zum Erliegen gekommen. Dann müsste man halt schnell sein, sozusagen. Ja. Und dann würde ich noch sagen, Laura, wo bist du? Standortvorteil hier ist natürlich, mein Bruder hat gerade ein neues Auto gekriegt diese Woche. Ja, und dann können wir das ein bisschen mit Magneten und so weiter ausstatten und dann gibt es da Straßen. Aber wir wissen auch, alle die Straßen werden alle komplett verstopft sein. Du kommst nirgends durch mit dem Auto. Das nützt ja nicht so. Ja, es kommt ja darauf an, wie schnell die Zombie-Apokalypse wirklich kommt. Also sie haben zwar bei Fear the Walking Dead uns viel versprochen, nichts gehalten und es gab eine halbe Folge, in der dann plötzlich einfach alle Zombies waren. Da gab es aber diese Szenen auf den Autobahnen irgendwie, wo dann plötzlich einer mal ein Zombie war. Wenn es so ist, kommen wir noch gut durch. Na gut. Ja, aber ich glaube, Zombies ist halt auch oder Zombie-Filme ist auch ein gutes Thema, was wir mal aufgreifen sollten. Jawohl. Bin ich dabei. So, weiter im Text. Ja, ich würde sagen, wir haben uns alle gegenseitig ein paar Fragen gestellt. Wir sind ein schönes Schwadronieren gekommen. Wir einen mehr, die anderen weniger. Und wir haben uns noch ein zweites Thema für diese Nuller-Folge überlegt. So ein Klassiker-Thema, was wir sprechen wollen, und zwar James Bond. Aus Gründen der Aktualität natürlich. Genau, so wie es aussieht, ist es wohl beschlossene Sache, dass Daniel Craig nicht weiter in die Rolle des 007 sich in diese Rolle stürzen wird, weil er die Fall ausüben möchte. Und hat es vor dem letzten Bond ja auch schon gesagt, aber diesmal meint es wohl ernst. Und wir haben uns überlegt, jeder überlegt sich einfach mal, wen er, also sie, denn ganz gerne als neuen James-Bond-Darsteller sehen möchte. Ganz viele Namen geistern ja irgendwie sowieso jedes Mal, das ist ähnlich wie bei Doctor Who, dann durchs Netz und durch die Gazetten, wer es denn sein könnte. Jerry Anderson zum Beispiel hat sich ja zu Wort gemeldet, nachdem ein paar Fans ein Fake 007-Poster mit ihr gemacht haben, was übrigens ziemlich cool aussah, wie ich fand. Aber bevor wir jetzt vielleicht auf die Beantwortung dieser Frage kommen, einfach mal eine Runde gestellt, wer ist denn euer aktueller Lieblings-Bond-Darsteller und welches ist euer Lieblings-Bond-Film? Jürgen, fang du mal an. Okay, diese Frage ist, glaube ich, für alle schwer zu beantworten, auch für mich. Ich muss sagen, dass, glaube ich, tatsächlich immer noch Connery mein Lieblingsbond ist. Er hat einfach dieses Bild geprägt und er hat einfach diese Coolness so reingebracht. Und deswegen ist er für mich immer noch der Bond. Kleines Aber, der quasi mein Bond der Herzen ist tatsächlich George Lazenby. Der ja nur diesen einen Auftritt hatte, aber mit einer unfassbar großen Selbstironie das gespielt hat. Und ich finde das einfach sympathisch und toll und deshalb hat er bei mir so einen kleinen, Platz im Bond-Herzen sozusagen. Ach, gut gebrüllt, Löwe. Ich jetzt oute ich mich und sage, ich habe Bond nie geliebt. Oh. Was? Moneypack, oh. Was ist da los? Was? Ich habe mit diesen kleinen Smarties in Anzügen mit shiny Knarren nie was anfangen können. Ich mag es einfach nicht besonders. Ich finde die Storys auch von damals nicht gut. Unterhält es, ja. Aber es hat mir nie diesen besonderen Kick gegeben, dass man sagt, das ist die Bond-Reihe, das ist wow. Das ist ein Film, der in der Wiederholung mal auf Pro7 kam damals. Die habe ich dann auch gesehen, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, Menschenskinder, ich wurde erleuchtet in diesem Moment. Ich glaube, also ich bin aber auch geprägt worden in der Pierce Brosnan-Zeit. Ich glaube, das ist ein großes Manko. Ja. Ja. Vor allem, ich weiß, du hast den auch schon mal in echt gesehen, ne? Hattest Pierce Brosnan? Nee, kann ich glaube ich dann nicht verwechsel ich das gerade. Ich habe jedenfalls Pierce Brosnan mal in echt gesehen, als wir eine Konferenz im Pergamon-Museum hatten. Und das ist so ein kleiner Wicht. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, ne? Aber das ist so ein Häufchenkerl, dass ich mir denke, du bist dieser James Bond. Ich kann das nicht irgendwie, ich kriege das nicht zusammen. Nee, GoldenEye habe ich trotzdem dreimal gesehen, das lag aber an Sean Bean, weil Sean Bean einfach ein super Bösewicht ist. Aber ich glaube, ich gehe deswegen zu Daniel Craig, weil ich die Anfangsgeschichte, diese fiktive Anfangsgeschichte, wie er zu dem wurde, was er war in der späteren Reihe, wesentlich spannender fand. Mit all dem, mit der Action, mit dem Verlust, mit all dem, was die daraus gemacht haben. Ich bin stirb langsam Lethal Weapon Kind so und deswegen gefällt mir Daniel Craig immer besser als ein Pierce Brosnan. Sean Connery ist aber immer Antwort B. Tim. mir geht's in Ansätzen ähnlich wie Laura. Ich persönlich finde, Pierce Brosnan ist wahrscheinlich der schlechteste Bond, den wir jemals hatten. Ich habe zwei Bond-Filme mit ihm gesehen. Auch unter Timothy Dalton. Den fand ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Nein, aber Pierce Brosnan, ich habe zwei Filme mit ihm gesehen und ich nehme ihn diese Bond-Rolle einfach nicht ab. Der ist immer so gestriegelt und gelackt und das geht nicht, das passt nicht zu dieser Rolle. Und da war dann Daniel Craig einfach eine Wohltat. Ich mag das Dreckige an den und die etwas realistischere Herangehensweise bei den neuen Bond-Filmen. Bei allen Schwächen, die sowohl Spectre als auch Quantum of Solace haben, sind Skyfall und Casino Royale mit Daniel Craig zwei fantastische Bond-Filme. Mein persönliches Empfinden angeht. Und damit hat es Daniel Craig tatsächlich geschafft, Sean Connery so ein bisschen vom Bond-Thron zu stoßen, was mich angeht. Ich mag es einfach, Bond kriegt auf die Fresse und man sieht es ihm an. Er prügelt sich und er ist danach schmutzig und er ist durch und er ist verschwitzt. Und da wirkt ein einfach die Pierce Brosnan Bonds, also zumindest die beiden, die ich gesehen habe, immer so wie eine schlimme, schlechte Parodie von Bond-Filmen. Ja. Und das konnte ich ihm nicht an. Also man hat Pierce Brosnan diesen Gentleman-Typ, der 007 auch darstellen soll, sehr gut abgenommen, ja, fand ich. Aber einfach die Action habe ich hier nicht abgenommen. Und also man muss aber auch dazu sagen, also ohne das jetzt in eine Diskussion ausarten lassen zu wollen. Doch. Ja, okay. ich stimme euch vollkommen zu. Also ich sehe das auch ganz genauso. Pierce Brosnan ist da sozusagen der, wie soll ich sagen, du hast so geleckt, so. Aber ich finde, das ist es ja durchaus auch vorher schon gewesen. Also auch ein Connery hat solche, wie soll ich sagen, Anleihen. Oder wenn ich jetzt, über den haben wir ja noch gar nicht gesprochen, Roger Moore nehme zum Beispiel. Ja. Auch bei dem war das so, in Teilen. Also das gehört schon auch ein bisschen zu dieser Rolle, glaube ich. Das weiße Smoking Jacket gehört immer dazu. Aber das kriegt jeder sofort geschickt. Es ist eben so, ich hatte ja vorhin so diese Authentizität. Ich finde eben, bei Pierce Brosnan ist es nicht so glaubwürdig einfach so. Es kommt einfach nicht so richtig rüber. Man weiß, was sie sagen wollen, aber es ist irgendwie nicht so richtig greifbar so, ja. Und wir können ja jetzt dann, wenn wir jetzt in dieser Diskussion sind, auch dazu übergehen, nämlich welcher, du hast ja gefragt, wer ist der Lieblingsbond? Und im Grunde hat Tim das jetzt schon beantwortet, weil ich sehe es genauso. Casino Royale ist für mich der beste Bond, den ich bisher gesehen habe. Ich finde es so unfassbar gut gemacht. Vor allem eben auch, wie Laura sagt, über diese Entstehungsgeschichte. Warum ist Bond so? Warum verhält er sich so? Was hat es mit diesem Drink auf sich? Das finde ich halt auch unfassbar spannend und irgendwie schön. Deshalb ist das tatsächlich mein Lieblingsbond. Und auch mir gefällt Craig, weil er diese Rolle eben tatsächlich völlig anders interpretiert, als das bisher der Fall war, sozusagen. Ja. Vielleicht, jetzt komme ich wieder auf den Lazenby, der hat ja auch, ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen? Ja. Die prügeln sich ja auch dauernd und es sieht auch vollkommen, wie soll ich sagen, unbondmäßig aus, ja. Und das finde ich halt aber bei ihm so tatsächlich so dreckig und das, was Tim meinte, so dieses, es ist so rough, ja, so. Und das passt halt einfach super auch in die Zeit. Und deswegen Casino Royale, mein Lieblings-Bond-Film. Insgesamt als Rolle finde ich aber eben auch, weil er es so geprägt hat, natürlich, hat er vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, Connery, weil er das eben in den 60er Jahren schon war, sozusagen. Ja, also insgesamt ist wahrscheinlich James Bond auch mal eine eigene Folge insgesamt wert. Weil das da kann man sicherlich. Da auch, bevor wir hier vom 100. ins 1000. kommen. Ja. Aber ja, also auch gerade die. Der stets verneinende Geist. Genau, ja. Auch die neuen Bonds. Aber die nächste Frage, die noch im Raum steht, jetzt, also nachdem wir kurz darüber gesprochen haben, wen hättet ihr denn gerne als Bond Nachfolger, also als Nachfolger von Daniel Craig. Das muss nicht eine realistische Wahl sein, aber man weiß ja nie, was so kommt. Wir haben das schon in Vorgesprächen schon mal darüber gesprochen, also so ein Wunschbond. Es muss ja auch gar nicht mal unbedingt ein Mann sein, es muss vielleicht auch gar nicht mal unbedingt ein Brite sein, wobei ein Brite ja traditionell die Rolle von James Bond bekommt. Ist ja auch dafür, gilt es auch offiziell als britische Produktion, obwohl es ja da auch sehr Hollywood-esque ist eigentlich. Laura. Oh. Ja. Ich habe gerade zu Jürgen rübergeguckt. Laura, wenig. Habe ich gesehen, deswegen habe ich angesprochen. Laura sagt erstmal, Tims und meinen Vorschlag, glaube ich, ne? Ja, ich habe eine neue Wahl, aber... Ja, Tom Hiddleston, klare Sache. Punkt 1, die brauchen einen jungen Bond jetzt, damit der mal wieder so ein bisschen Filme drehen kann, ohne dann zu sagen, ich bin jetzt 50 und mach mal ein bisschen weniger mit Krawall. Tom Hiddleston ist, was ist der, Anfang 30? Blutjung. okay, egal. Ist ein vielleicht zu gerissener Schauspieler dafür, für die Rolle. Aber ich finde, dass der einer der besten neuen britischen Schauspieler ist, die es gibt überhaupt. Und der andere, Ben Whishaw, ist leider schon Q und deswegen können wir den jetzt leider nicht auf den Bond setzen. Aber deswegen würde ich sagen, zack, nehmt einfach Tom Hiddleston. Ich habe aber einen super Plan B und jetzt kommt ihr. Du willst es noch nicht sagen. Ich will es nicht, es ist das große Finale. Okay. Also mein absoluter Wunsch, ich musste mich tatsächlich ein bisschen reinfuchsen in diese Materie, nachdem ich im Vorgespräch mit Laura und Tim gemerkt habe, dass ich da nicht so richtig firm drin bin mit diesen britischen Schauspielern und so. Und weil ich in der Hinsicht dann so ein Realist bin, denke ich mir so, ey, was soll ich jetzt sagen, das soll irgendwie ein Amerikaner werden, wenn es doch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es am Ende einer wird, habe ich mich tatsächlich sehr, also ich würde mich sehr freuen, auch wenn ich es für sehr unwahrscheinlich halte, wenn es Christian Bale wäre. Jetzt habe ich mich fast verschluckt. Ja. Christian Bale, ja. Verrückt. Ich finde, der könnte tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung einen Bond interpretieren, wie das Craig gemacht hat. Ja. Ist mehr der Wunsch, als dass ich das für realistisch halte. Aber darum ging es jetzt in der Frage. Yeah. Insofern wäre das mein Favorit sozusagen. Auch wenn er nicht mehr ganz so jung ist, aber er hätte durchaus noch Zeit für drei bis vier zehn, ja. Bond. Warum nicht? Filme, Christian Bale, sehr gut. Obwohl er immer so redet. Da muss man dem erstmal das Reden abgewöhnen für. Gut, da sind wir dann bei dem Thema englische Filme gucken. Das kann ich jetzt nicht so richtig urteilen, aber weil ich sie ja doch meistens eher auf Deutsch gucke. Der hat diese Zahnfehlstellung und deswegen redet der immer mit der Zunge zu weit vorne und schneidet sie. Okay. Wobei Christian Bale jemand ist, der stimmtechnisch auch durchaus ein bisschen wandelbar auch ist, nichtsdestotrotz. Also das Spannende an Christian Bale ist ja, dass er in den USA alle Interviews auf in American English quasi macht und nicht in seinem natürlichen walisisch angehauchten Englisch, weil das die Amerikaner sonst verwirrt. Ich habe, es gibt so zwei Leute auf meiner Liste, die ich so habe, und es sind beides Darsteller, über die wir im Vorgespräch noch nicht gesprochen haben. Und ich glaube, mit dem einen wird auch nur Laura was anfangen können, würde ich jetzt spontan sagen. Jetzt ganz. Alterstechnisch sind beide müssten ungefähr 40 sein oder Anfang 40. Also blutjung. Blutjung, also im besten Männeralter. So ist es. Ich weiß, wovon ich rede. ich fange mal mit dem ersten an. Hugh McGregor. Ach, den kennt der Jürgen aber auch. Ja, ich weiß, das ist auch nicht der, den ich meinte. Ich mag hören. Da war so. Das ist auch nicht der, den ich meinte, wenn ich sagte, dass wahrscheinlich du den kennen würdest. Nein, Hugh McGregor. Ich glaube, ich würde den mal. Ich kann mir jetzt nicht entsinnen, dass ich ihn in so einem richtigen, echten Actionfilm mal gesehen habe. Bei Trainspotting gab es schon genug Action, ne? Ja, also, da war ja so Dana Herring irgendwie. Natürlich irgendwie in Star Wars als Obi-Wan hat er ein bisschen was gemacht. Aber ich finde, er hat so einen natürlichen Charme und ich glaube, er kann auch durchaus ein bisschen, kann auch ernstere Rollen spielen. Ich halte ihn für wandelbar genug und es wäre nach Sean Connery auch mal wieder ein Schotte. Das hätte da ja. Über was einen Charme. Ja. Nichts, wenn ich zeige, ne? Ich muss das also, sagen. Ja, ich habe gesehen, dass du gezeigt hast, aber es kann natürlich auch niemand sehen, dass ich das erkannt habe, dass du gezeigt hast. Das war die erste Wahl. Eigentlich würde mir jetzt wahrscheinlich drei, vier weitere einfallen, aber das ist mal die erste Wahl. Ich hab noch einen anderen Pluspunkt für Ewan McGregor. Das ist zwar auf der einen Seite ein sehr attraktiver Mann, auf der anderen Seite hat er aber diese recht robuste Attraktion irgendwie. Ja. Und deswegen wäre er, glaube ich, ein gutes Bindeglied nach Daniel Craig, der mehr nach Schlachter aussieht. Das stimmt, ja. Mit seinen stahlblauen Augen und diesen. Ja, du könntest einen Tom Hiddleston nicht direkt nach Daniel Craig setzen, weil Daniel Craig halt der ist, der aussieht wie in seinem Leben durch 100 Prügeleien gegangen und danach Tom Hiddleston, die kleine Fee, geht nicht. Ewan McGregor ist deswegen gar kein schlechtes Bindeglied, ja. Aber wer ist dann der Nächste? Komm, du hattest noch mehr. Ja, aber ich glaube, erstmal bist du dran jetzt. Oh, damn it. Es gibt diesen britischen Schauspieler, der, und ja, ich gucke viel Walking Dead, Andrew Lincoln hat in den vergangenen 7 Jahren nichts anderes gemacht, als sich zu prügeln und zu schießen und Menschen zu erstechen und Dinge zu tun, die ein Bond im Repertoire haben. Gleichzeitig ist er aber, sobald man ihn aus Georgia rausnimmt, auch ein durchaus, ich will nicht sagen, schleimig anmutender Typ, aber kann er sehr gut sein. Hat dieses Gelackte, wenn man es ihm gibt. Und deswegen glaube ich, dass der, auch wenn der ein bisschen älter ist, im Sinne von nicht blutjung, weil ich mir halt eigentlich einen blutjungen wünsche, der erstmal 10 Jahre, halte ich Andrew Lincoln für wäre eine gute Besetzung, vor allem jetzt aus Produktionssicht auch nicht schlecht, wenn man dann die ganzen Walking Dead Leute noch drin hat. So, ein bisschen wirtschaftlich gedacht. Als Henchman Ja. für den Bösewicht. Also glaube ich einfach, dass der das Ja. gut rüberbringen könnte, wäre aber für eine noch mehr Außenseiterrolle. Ja, habe ich vielleicht gleich hier noch jemanden? Hat Jürgen noch jemanden, den er da nennen möchte? Nee, ich glaube, keinen richtigen Außenseiter. Das wäre auch ein Wunschtyp, wo ich sagen würde, ich mag den im Moment sehr, sehr gerne. Und ich könnte mir sehr vorstellen, dass der auch, Ich weiß, was du. ja, sehr gut, der könnte diesen Bond auch wieder interpretieren auf eine ganz andere Art, wie ich finde, als ein Craig, nämlich Michael Fassbender. Ja, genau, ich wusste, was du sagst. Deswegen habe ich den jetzt nicht gesagt. Genau. Ja, Michael Fassbender. Ja, wie gesagt, ich mag den im Moment total gerne sehen. Ja. Das ist auch ein unfassbar guter Schauspieler. Er hat so also eine gewisse Aura irgendwie. Und deswegen, ich glaube, er würde da gut reinpassen, wenn er eben auch den Bond, glaube ich, wieder eher kühler, um nicht zu sagen cooler, interpretieren würde, als dass ein Craig, der eben so ein bisschen diese ja, Rauheit irgendwie hat, diese Brutalität ausstrahlt. Das tut er jetzt nicht. Aber da kann man vielleicht auch ein bisschen dran arbeiten mit irgendwelchen Fitnessgeschichten ein halbes Jahr vorher oder so. Der ist ganz schön trainiert. Ja, genau, aber Ja. er wirkt halt immer eher so etwas Ist ein Schlacks, ja. kühler und so schlaksiger, so ein bisschen. Ja. Ne, ja? Das wäre so mein, ja, mein Favorit, den ich auch für realistisch möglich halte, so möchte ich es mal sagen. Was ich gelesen habe, wir haben ja schon mal darüber gesprochen und wo ich so lachen musste, ist tatsächlich Jason Statham. Nein. Oh, bitte Ja, nicht. es gibt, ja, also ich habe das gelesen und in einer englischen Seite, ich habe die Seite noch aufgerufen, ist tatsächlich, also es gibt Gerüchte, dass er möglicherweise in Frage kommt, sagen wir mal so. Genaues weiß man ja nicht, weil, soweit ich mich da reingelesen habe, bin da jetzt vielleicht über euch voraus, weiß ich nicht, es gibt ja keine Abstimmung, ein Studio oder irgendjemand, sondern es entscheidet die Produzentin. Ja. Und zwar ganz alleine. Das Und ist die Dame, deswegen. die wie ein Gemüse heißt, das sich verabscheut. Genau, die Dame, die so heißt wie das Gemüse, das du verabscheust, nämlich Barbara Broccoli, glaube ich, heißt sie. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist eine Pornodarstellung. Jetzt muss ich an den Kassierer denken. Barbara Broccoli. Jedenfalls, die hat tatsächlich am Ende das letzte Sagen und da gehen die Meinungen halt sehr auseinander, wohin die tendiert, das weiß keiner so richtig. Und als ich aber diesen Namen las, musste ich halt tatsächlich innerlich auflachen, weil ich Jason Statham schon in bestimmten Rollen witzig finde, aber ich ihn mir überhaupt nicht als Bond vorstellen Der kann. ist crank und nichts anderes. Genau, richtig, ja. So, so viel von mir dazu. Ich hatte noch einen Namen, den hatte ich aber dann doch wieder verworfen zugunsten eines anderen Namens, nämlich James McAvoy. Aber den habe ich jetzt mal wieder ad acta gelegt, weil ich der geht in die Richtung wie Tom Hiddleston. Ich mag ihn total gerne. Ist ein witziger Typ, der ist wahnsinnig sympathisch, wenn man den in Interviews sieht. Und bitte? Der ist immer Ja, betrunken. so wirkt er Jede zumindest immer. Pressetour ist für den eine einzige Party, ja, Ja. dann deswegen ist der Er hat sehr einfach so sympathisch. einen tollen, jungenhaften Charme, der ist super, aber wäre kein guter Bond. Nein, aber wenn ich noch denken musste, wo ich mir relativ sicher bin, dass du Laura ihn kennst, bei Jürgen weiß ich es nicht so genau, ist, und das muss ich auch mal ganz kurz gucken, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie der Nachname mal ausgesprochen wird, das ist Matthew McFadden. Kenne ich nicht. Der spielt den Inspektor Edmund Reed in Ripper Street und hat auch in ein paar Folgen Spooks mitgespielt. Also Nee. ich habe von dem Namen gelesen Kannst du mal jetzt. googeln? Ich Ich kenne kann ihn den mal nicht. googeln. Ich war der Okay. festen Überzeugung, dass auch du Ripper Street gesehen hättest, Laura. Ich Deswegen. habe 2, 3 Folgen versucht und dachte dann, ach, mach das mal alleine. Okay. Gut. Ist Das quasi, mag ist halt Schluss. der Detective Inspector aus River Street, quasi eine der beiden Hauptfiguren, wenn man so möchte. Okay, gut. Gut, wenn ihr den beiden nicht kennt, ist natürlich doof, dann könnt ihr dazu nichts weiter sagen. Nee, Jürgen kennt den. Jürgen kennt den. Nein, nein, also Richtig. verstehe mich nicht falsch. Ich kenne ihn nicht. Ich habe im Zuge meiner Recherchen diesen Namen gelesen. Ja, ich kenne ihn vom Sehen Hat her. auch in irgendeiner, muss ich nachgucken, Jane Austen-Verfilmung mitgespielt, meine ich. Genau, Ja. Pride and Prejudice hat Oh, er was mit. gemacht hat? Nee. Last Kingdom, seine Wen hat er Erde. denn da Er hat gespielt? in, genau, er hat Mr. Darcy hat er gespielt in der 2005er Verfolgung von Pride and Prejudice. Ja, ich glaube, daher kenne ich den Ist auch auch. ein Also cool. klassischer DC-Schauspieler. Und Also, ist auch sehr hochgewachsen und hat auch sehr, sehr, sehr vielschichtig, wie ich finde. ich habe im Zuge dieser Recherchen diesen Namen halt auch gelesen und habe halt natürlich überlegt, du hast ja gerade James McAvoy gesagt, wo ich auch sagen würde, ja, das wäre auch irgendwie, hätte was. So. Aber ich glaube eben, dass die entweder den Prominenten besetzen oder die nehmen jemanden, den du überhaupt nicht auf dem Zettel hast. Das wäre jetzt hier der Name, den wir gerade gesehen haben, wo ich sage, hä, wer ist das denn? Also, ich hätte das wahrscheinlich gesagt und wahrscheinlich die meisten anderen auch. Frost Nixon, da hat der mitgespielt. Großartiger Film, daher kenne ich den. Ist so auf einer Liste von Filmen, die ich mal sehen muss. Hast Frost Nixon nicht gesehen? Nee. Tu es. Nimm dir eine Flasche Rotwein, guck diesen Film und sei erleuchtet für immer. Das ist Ja. so toll. Ja, genau. Okay. Ist doch hier Franklin Geller und Martin Sheen, oder? Nee. Wüsste ich nicht. Hat Martin Sheen da mitgespielt? Keine Ahnung. Ich habe den damals im Kino gesehen und war hingerissen. Michael Sheen, Frank Langella, Ja. Sam Michael Rockwell. Sheen, ja. Martin Sheen und Michael Sheen. Aus irgendeinem Grund, obwohl das zwei grundsätzlich verschiedene Typen sind, bringe ich die immer durcheinander, die beiden Vornamen. Weil beide mit M anfangen und beide Sheen heißen. Und der Siehst eine du. ist Amerikaner und der andere ist Engländer. So kann das gehen. Ja. Okay, toll. Noch eine Frage? Nee, wir haben Nee. jetzt schon über eine Stunde gequasselt. Das glaube ich gar nicht. Doch, die Aufnahme läuft seit 1 Minute und 10, nee, seit 1 Stunde und 10 Minuten so rum. Ja, doch, stimmt. Ich Ja. gucke mir gerade die Weinflasche an. Das war Ja, schön. du hast recht. Ja. Laura guckt nicht auf die Uhr, sondern sie guckt, wie leer die Weinflasche ist. Samstagabend, was soll ich tun? Ja, wird es dich mit uns unterhalten. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, wollen wir dann zum Ende kommen? Ja, also für heute. Genau. Ja, das ist so ein bisschen so die Reise, wo es hingehen sollen. Wir sitzen zusammen, Laura und Jürgen trinken was, ich trinke auch was nebenbei. Wir sitzen Und. in Berlin zusammen und Tim sitzt uns gegenüber per Übertragung. Genau, Wundertechnik, Skype macht es möglich. Ah, Und ja, wollen uns einfach zwanglos über verschiedene Themen unterhalten. Das war jetzt ein bisschen, wie gesagt, die Episode 0, einfach um uns ein bisschen vorzustellen. Und ja, das soll ihr als auch wir einen Eindruck bekommen, wie das so zukünftig ungefähr aussehen wird, wenn wir dann auch mal über spezielle Themen reden werden. Das werden mal Filme sein, es werden vielleicht mal Filmografien sein. Laura, möchtest du was sagen? ja, ich hätte noch eine Frage zum Abschluss, Ja. weil ich glaube, das ist so eine definierende Frage, Ja. damit die Leute ein bisschen wissen, wie wir drauf sind. Was ist der Film, den ihr am häufigsten gesehen habt? Ohne viel Gelaber, nur zack. Star Wars. Die einzelnen Teile am häufigsten. Über welche Zahl sprechen? 4 bis 6 Episoden, die gucke ich immer zusammen. Ja, und wie oft? 15 Mal. 15 Mal. 15 Mal ist gut. 15 plus, sag ich mal. Ich kann 15 es nicht plus, genau sagen, ja. aber so in dem Dreh würde ich sagen, liegt es. Tim? Empire Strikes Back, mein Lieblings-Star Wars-Teil. Ich kann das nicht beziffern. Seit ich mich das erste Mal gesehen habe, auf Video damals beim Klassenkameraden von mir, jedes Jahr immer wieder aufs Neue, 2 bis 3 Mal, rechnet es selber aus, wie oft das gewesen sein mag. Nachgefolgt von meinem Lieblingsfilm Dr. Strangelove. Ja, okay. Das fünfte Element. Oh ja, auch sehr schön. Das fünfte Element habe ich 9 Mal gesehen. Ebenfalls 9 Mal habe ich die Gefährten von Herr der Ringe gesehen. Nämlich auch oft gesehen, aber nicht neunmal. Und 6 Mal, peinlich, aber ein bisschen peinlich muss es ja sein. Ja, doch. Abgründe tun sich auf. Es ist, was ihr nicht seht, liebe Zuhörer, sind 2 Kerle mit offenen Mündern. Titanic, ja, ich Nein, war also 12 oder 13, ja. Wobei natürlich, da fällt mir ein, so Romantic Comedies wäre auch mal ein schönes Thema. Ja, aber da gucken wir auf jeden Fall auch mal was drüber. Titanic ist Romantic. Ich guck wahnsinnig gerne gut gemachte Romantic Comedies. War das lustig. Es gibt, naja. Ja, okay, das Schiff geht unter, das wäre nicht so lustig, aber es fiel mir in dem Fall halt mal drüber Romantic Comedies ein als Thema. Jetzt hast du gespoilert. Ja. Der Eisberg gewinnt. Das wäre doch mal eigentlich, warum gibt's das? Das wäre doch mal ein schönes, eigentlich wäre das ein schöner Asylum-Film, oder? Rocky Balboa gegen den Eisberg aus Titanic. Ich würde es mir erzählen lassen. Also ich würde ja auch eher sagen, das gucke ich mir an, wenn Chuck Norris gegen ihn kämpft. Nee, der gewinnt. Das stimmt. Ja, das ist unlustig. Okay, danke für die definierende Frage. Ja. Antwort. Ja. Also, das war's mit uns für heute. Wir sind Nachos und Popcorn. Wir sind Tim. Laura, guten Tag. Und Jürgen. Ihr findet uns auch auf Twitter unter @nachos_popcorn. Hier war leider die Zeichenbegrüßung von Twitter im Weg bei unserem langen, langen Namen. Wir sind auch auf Instagram. Wie oft wir da posten werden, wissen wir nicht. Aber man findet uns da auf @nachos_popcorn. Und wahrscheinlich... Wenn ich ein TARDIS Onesie habe, dann werde ich ein Foto veröffentlichen. Was für ein Onesie? Ein TARDIS Onesie. Oh ja, das möchte ich sehen. Das wollen wir alle sehen. Ja. Und wir haben auch eine Website, so ganz oldschool. Ach ja, richtig. Wir haben auch eine Webseite, das ist nachosundpopcorn.wordpress.com. Und eine Facebook-Page machen wir auch noch das nächste Mal, dass wir uns dann dort auch. Facebook ist tot. Es gibt keine Facebook-Page, wo du sie eben. Und wir machen auch keine Instagram-Story-Kram. Nee. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Instagram und, na egal. Das müssen wir nochmal abstimmen. Das ist dann ein anderer Podcast mit ganz anderen Themen. Jürgen wird ganz viele Eisverkäufer im Kino aufnehmen. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann empfehlt uns weiter. Wenn nicht, dann schweigt uns tot. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.